Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Paris um das Jahr 1850. Da sitzt ein Mensch mit schlohweißen Haaren in einem Frisiersalon und lässt sich pflegen. Die Welt bewundert und liebt den alten Mann. Es ist Alexander von Humboldt, der von 1769 bis 1859, also Mitte des letzten Jahrhunderts, gelebt hat. Da öffnet sich plötzlich die Türe, eine junge Frau kommt herein. Sie ist schön, sie ist sehr schön, aber sieht ärmlich aus. Sie hat lange, schwarze Haare und jeder dreht sich auf der Straße nach ihr um. Aber sie kommt nicht, um ihr Haar pflegen zu lassen, sondern sie will es verkaufen, weil sie kein Geld hat, weil sie das Geld dringend für das Leben braucht. Der Friseur freut sich. Das wird ein Schnäppchen. Die Frau will 60 Francs, der Friseur bietet ihr aber nur 20 an. Das Geschäft geht wohl schief, so scheint es. Aber da ist ja noch der alte Herr Alexander von Humboldt. Weit gereist, viel geliebt mit seinen bald 90 Jahren. Er war in Lateinamerika, er war in Russland in der Wüste, hat Berge bestiegen und Flüsse befahren, Landkarten erstellt und über 60.000 Pflanzen gezeichnet und katalogisiert. Er nahm Bevölkerungsstatistiken auf, untersuchte politische und gesellschaftliche Verhältnisse, interessierte sich für Geologie, Zoologie und Meteorologie, dazu noch sprachliche Forschung. Kaum ein Forschungsgebiet ließ Alexander von Humboldt während seinen Reisen aus. Unerschöpflich war sein Wissensdrang. Alexander von Humboldt kennt die Welt und er hasst die Schnäppchenjagd. Der Friseur ist ihm egal. Die Frau, die arme Frau mit den schönen langen Haaren, die tut ihm leid. Da bittet Alexander um eine Schere. Was ist denn nun los? Will er dieser Frau die Haare abschneiden und selber das Geschäft machen? Der Friseur ist verdutzt und gibt ihm die Schere. Die Frau ist ängstlich. Keiner weiß, was jetzt passiert. Der alte Herr steht langsam und würdevoll auf von seinem Stuhl und geht zu der jungen Frau. Die zittert am ganzen Körper. Ganz sanft fasst er die Frau am Kopf und sucht sich ein Haar, ein langes, schwarzes Haar aus. Das schneidet er ab und steckt es in eine Papiertüte. Naturforscher und Biologen haben ihr Handwerkszeug immer dabei, auch in einem Frisiersalon. Und dann drückt er der Frau einen Schein in die Hand und sie ist so verdutzt, dass sie ganz schnell raus auf die Straße läuft. Und dann schaut Humboldt durch die Fensterscheibe und er sieht, wie die Frau die Hand aufmacht. Sie schaut sich das Geld an. 200 Francs. 200 Francs für ein einziges Haar. Sie erschrickt. Aber jetzt kann sie weiterleben. Jetzt hat sie Zuversicht. Sie hat Zuversicht, dass sie wieder über die Runden kommt, dass es weitergeht. Der alte Herr im Frisiersalon schmunzelt. Er weiß alles. Er ist begnadet. Er hat das ganze Wissen der Welt in seinem Kopf. Aber auch das weiß der weise Gelehrte und Forscher. Wissen allein genügt nicht. Noch wichtiger als alles Wissen in dieser Welt ist Güte, Wärme, Herz, Gnade, Barmherzigkeit und das Vermitteln von Zuversicht. Sonst ist und bleibt es in der Welt eisekalt. Die Schnäppchen retten uns nicht. Das ewige Rechnen macht krank. Was ist denn das ganze Wissen der Welt gegen einen Moment Herzenswärme? Gegen Zuversicht, die man weitergibt? Nichts, gar nichts. Wer Hoffnung, Zuversicht und nicht unbedingt Wissen und Erkenntnis den Menschen gibt, der bekommt diese Dinge auch wieder zurück, denkt der weise Humboldt. Das Ende vom Lied, die Frau ist glücklich, Humboldt ist zufrieden, nur der Friseur ist beschämt. Eine wahre Geschichte, die mich immer wieder fasziniert. Durch die Erzählung zieht sich ein Wort, welches auch im Mittelpunkt jeden Gottesdienstes stehen sollte, nein, stehen muss. Das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich in der heutigen Welt. Ich meine den Begriff Zuversicht. dieses Wort wird auch jetzt meine Predigt regieren. Dieses Wort war 2007, als ich persönlich vor dem Tor des Todes stand, die Jahreslosung. Und das war kein Zufall. Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Wer hat denn dieses Wort wann, zu wem, in welcher Situation gesprochen? Schon wichtig, das zu erfahren, was der Vers meint. Wir denken ja vielleicht zuerst an die Natur, da wächst jetzt wieder so langsam was Neues auf, die Tage werden wieder länger, wir werden auch nachher was davon sehen. Aber wir müssen jetzt schon zurück an den Ort gehen, wo dieser Vers gesprochen wurde. Gott spricht: Siehe, ich schaffe ein Neues, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Diese Behauptung ist rund 2500 Jahre alt und kommt aus dem Munde des Propheten Jesaja. Der lebte gut 550 Jahre vor Jesus und hat den Satz zu Menschen gesagt, die in ihrem Leben alles Mögliche getan haben, nur eins nicht, den Willen Gottes. Dem kamen sie nicht nach. Sie beteten, sie feierten religiöse Feste, aber sie taten den Willen Gottes nicht. Ihr Herz war ganz woanders. Und dafür hatte Gott sie gestraft, nachdem das Volk Israel viele Möglichkeiten zur Umkehr nicht genutzt hatte. Und dann gab es ein Gericht. Das Gericht hieß Zerstörung von Jerusalem und Verschleppung in die babylonische Gefangenschaft. Und dort ging gar nichts mehr. Hören wir mal, was die Leute damals gesagt und geschrieben haben. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen kängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns doch ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in einem fremden Lande? So schreiben sie. Wenn man das so liest, könnte man fast mitweinen. Gott hat einen Punkt mit dem Volk Israel gemacht, einen richtigen Punkt. Gott hat einen Punkt gemacht. Schluss, aus, Feierabend. Jerusalem, der Tempel, alles kaputt, weg in die babylonische Gefangenschaft. Endstation. Und da kann man sich nicht mehr fragen, warum hat Gott das zugelassen? Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Gott macht einen Punkt. Kennen wir doch alle. Da geht dann nichts mehr. Da haben wir den Eindruck, dass sich nichts mehr bewegt im Leben. Endstation. Da kommen wir auch nicht weiter mit dem Spruch an der Garderobe. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Heile, heile Gänschen. Ist nicht, wenn man seine Lebensharfe an die Trauerweide hängt. Hoffnung und Zuversicht. Nichts mehr da. Doch Gott ist anders. Natürlich macht er einen Punkt. Aber er macht noch den zweiten Punkt, rund 70 Jahre später, noch einen. Und zwei Punkte, wissen wir alle, zwei Punkte, ein Doppelpunkt. Es geht weiter. Gott macht einen Doppelpunkt. Mit anderen Worten, ich kann meine Harfe wieder von der Trauerweide wegnehmen. Als die Trauer riesengroß war und die Menschen keine Hoffnung hatten, spricht Jesaja zu ihnen und verspricht ihnen im Namen Gottes neue Zuversicht. Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Mit diesem Satz beginnt Zuversicht für die gefangenen Juden. Wie äußert sich diese Zuversicht im babylonischen Exil? Es geht wieder nach Hause. Wir können wieder Häuser bauen und neue Freundschaften und Familien gründen. Die Verzagten und Demütigen können wieder mit Menschen des gleichen Glaubens zusammenleben, gemeinsam beten und Gottesdienste feiern. Sie dürfen sich wieder ihre Sorgen teilen, ja, sie dürfen das Leben erst so richtig wieder annehmen. So weit, so gut. Aber was fange ich denn damit an, heute nach 2500 Jahren später? Wo ist denn die Zuversicht bei dem, der an einer heimtückischen Krankheit leidet, der vor einer zerbrochenen Ehe steht, von dem sich die Kinder getrennt haben oder ein Todesfall Zukunftspläne zerstört? Wo ist die Zuversicht in deinem Leben, wenn man im Rollstuhl sitzt oder sich nur mit einem Rolli durch die Welt bewegen kann? Und wie ist das mit den vielschichtigen Problemen in der Wirtschaft und Politik, mit unserem Klima und, und? Zuversicht. Zuversicht auch in unserer Gemeinde. Wie wird es weitergehen? Wo haben wir gestern die Lebensharfen hingehangen? Da sind meine, da sind eure Fragen. Hoffentlich habt ihr sie nicht zu Hause gelassen, sondern mitgebracht, hier in diesem Gottesdienst. Hier dürfen sie ihren Platz haben. Es kann und darf nicht heißen, das gehört nicht hierhin. Hier gehören unsere Fragen hin, in den Gottesdienst. Es sollte eigentlich nur einen Grund geben, warum wir heute in den Gottesdienst gekommen sind. Wir wollen Zuversicht haben. Zuversicht haben, weil wir sie brauchen. Nichts ist so wichtig wie Zuversicht. Jeder Mensch braucht sie, groß und klein, jung und alt. Die Jungen, die haben das ja noch ein bisschen besser. Die sehen noch nicht so unbedingt auf Zuversicht. Sie können sich noch bewegen, sind noch flexibel, können noch vieles machen. Aber je älter man wird, da kann man nicht mehr so, wie man möchte. Und dann ist man an dem Punkt, wo man sich nur noch auf das Wort stützen kann. Und dann kommt es, Gott spricht, siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Zuversicht heißt nicht nur, ich stehe einigermaßen gern am Morgen auf, sondern ich freue mich auf den Tag, wenn auch vielleicht nicht immer oder nicht immer riesig, aber wenn, dann doch wenigstens still. Zuversicht heißt nicht nur, es macht mir längst nicht alles Freude, was ich zu tun habe, sondern ich tue es mit einem Zutrauen zu dem Geber aller Gaben. Zuversicht heißt, ich habe nicht nur keine Angst, das Leben ist mir keine Qual, sondern ich habe Hoffnung für die Welt und für mich. Ich bin bei allen Lasten und Mühen, die es gibt, zuversichtlich, dass ich vieles nicht allein machen und tragen muss. Auch in Zeiten der Krankheit braucht man auf die Zuversicht nicht zu verzichten. Und die Zuversicht heißt da immer, egal was kommt, es geht aufwärts. Auch wenn es bergab geht, es geht aufwärts. Aber wie ist das mit der Zuversicht? Man kann sich ja schön hier hinstellen und einiges sagen. Kann ich sie machen? Kann ich sie verlangen? Kann ich sie erkämpfen? Kann ich sie verdienen, produzieren? Wird sie mir vielleicht in die Wiege gelegt? Stehe ich morgens auf und sage, hoppla, ich habe Zuversicht? Nee, so geht's nicht. Achten wir mal auf das Wort. In Zuversicht steckt die Silbe zu und Sicht. Ich sehe etwas. Ich sehe etwas, was andere nicht sehen. Ich sehe etwas, was im Augenblick noch verborgen ist, was aber auf mich zukommen wird. Wen und was sehe ich? Ich als Christ sehe die menschgewordene Zuversicht, denn für Christen ist die Zuversicht immer an eine Person gebunden, die mit nichts in der Welt auszutauschen ist. Die Zuversicht heißt Jesus. Mit ihm beginnt meine Zuversicht und da endet sie auch, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das ist Gottes Versprechen für die Welt, für mein Leben. Jesus Christus ist meine Zuversicht. Und wie singen wir so schön? Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben. Dieses weiß ich, soll dich nicht darum mich zufrieden geben? Was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken macht, wird ja leider meistens immer am Friedhof gesungen. Kann das auch im Leben singen, mitten im Leben. Jesus, meine Zuversicht, nicht wenn wir schon die Augen zu haben. Gott kommt mir selbst in Jesus entgegen und predigt und lebt Zuversicht. Jetzt braucht mich meine Schuld nicht mehr kaputt zu machen, ich kann sie abgeben. Sünde, das biblische Fachwort für Zerstörung, hat seine Schrecken verloren. Wie sagt Paulus so schön in dem berühmten Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, die meisten kennen ja nur 1. Korinther 13 mit der Liebe, nun bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe. Lesen Sie nicht weiter, das reicht für die Hochzeit. Aber dann kommt das 15. Kapitel. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wenn das keine Zuversicht ist. Zuversicht im Leben und sogar am offenen Grab. Bei Jesus erlebe ich Befreiung und Zuversicht. Bei Jesus werde ich immer daran erinnert, dass ich auf Hoffnung hin lebe und dass ich durch diese Hoffnung nicht vor die Hunde gehe. Ich bekomme Hoffnung für mein Leben, Hoffnung, die in der Vergebung meiner Schuld begründet ist. Jetzt kommt das Interessante. Die Zuversicht, die kommt ja nicht nur von oben, vertikal, sondern die kommt auch horizontal, von rechts und links. Sie kommt also von Menschen, die Gott manchmal ohne mein Wissen und ohne deren Wissen gebraucht, um mich aus dem Tal der Hoffnungslosigkeit wieder rauszuholen. Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, gibt ja diesen bekannten Satz, Gott hat keine anderen Hände als unsere. Ist ein bisschen schräg, Gott ist nicht amputiert. Aber er gebraucht unsere Hände, er gebraucht unsere Münder und er gebraucht auch unsere Ohren, damit wir Menschen etwas geben und etwas zu sagen haben, auch wenn sie es vielleicht im ersten Moment gar nicht hören wollen. So wie Gott Humboldt brauchte, um eine verarmte Frau aus der Hoffnungslosigkeit zu befreien, so gebraucht er auch uns Menschen, um anderen zu helfen. Und jetzt kommt das Verrückteste mit der Geschichte der Zuversicht. Ich werde, was ich gebe. Ist ja interessant. Ich werde, was ich gebe. Ich werde zuversichtlich, wenn ich anderen Menschen Zuversicht gebe. Das ist nicht nur ein Wortspiel, das sind Fakten. Ohne Wenn und Aber, ohne zu rechnen, einfach Wärme gebe. Einfach Trost von Herzen, wenn die Schmerzen da sind. Egal wie auch immer, dann bin ich Hoffnungsträger. Und nur dann rechnet sich die Welt und rechnet sich auch mein Leben. Es rechnet sich auch, wenn ich mit dem rechne, was nicht auf den Plänen und Karten der Welt steht. Nämlich fürsorglich und barmherzig sein. Humboldt hat das gewusst. Das Leben ist kein Geschäft. Da fehlt noch etwas. Die Güte und daraus die erwachsene Zuversicht für andere Menschen. Mit anderen Worten, gütig möchte ich sein, ohne irgendetwas zu berechnen. Großherzig möchte ich sein, nur aus einem einzigen Grund, aus Freude über Gottes Antwort an mich. Und die heißt nun mal eben Zuversicht. Der direkte Weg zur Zuversicht ist der Umweg über andere Menschen. Das ist vielleicht nichts Neues. Trotzdem müssen wir uns das immer wieder sagen lassen. Verlier dich nicht in den Rechnungen dieser Welt. Sie gehen nicht auf. Jage nicht allein nach den Schnäppchen. Mache ich auch manchmal. Vielleicht auch zu toll, vielleicht übertreibe ich es auch. Was du da sparst, verlierst du an Herzenswärme. Wer sich in Schnäppchen merkt, besser auskennt als in seiner Bibel, dem fehlt was Entscheidendes. Kümmere dich nicht allein um dich, sonst kümmert sich bald niemand mehr um dich. Gottes Zuversicht braucht Menschen. Und darum stellt sich heute wieder die Frage, wem kann ich morgen, wem kann ich in der kommenden Woche Zuversicht geben? Das ist die Lebensfrage schlechthin. Heute finden wir eine Antwort. Was ich anderen tue, das tue ich auch gleichzeitig mir. Auf jede Güte antwortet mir Gott mit Zuversicht. Ein größeres Geschenk gibt es nicht. Zuversicht öffnet die Himmelstür schon auf Erden, mir und unter Umständen auch dem Empfänger. Gott selbst schließt mich heute wieder in seine Arme. In Jesus bin ich bei dir, sagt er. Ich bin deine Zuversicht. Ein furchtbarer Sturm kam auf. Der Orkan tobte. Das Meer wurde aufgewühlt und meterhohe Wellen brachen sich an den Strand. Am Ende lagen unzählige Seesterne, die von der Strömung an den Strand geworfen waren. Ein kleiner Junge lief dort entlang, nahm behutsam Seestern für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer. Da kam ein Mann vorbei, er ging zu dem Jungen und sagte, du dummer Junge, was machst du denn da? Das ist doch vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voller Seesterne ist? Die kannst du doch nie allein wieder zurück ins Meer werfen. Was du tust, das ändert nicht das Geringste. Der Junge schaute den Mann einen Moment an. Dann ging er zum nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und warf ihn zurück in sein Lebenselement. Dann sagte er zu dem Mann, für ihn wird sich etwas ändern. Ist unser Lebensweg nicht häufig übersät von Seesternen? Fühlen wir uns nicht auch oft wie so ein gestrandetes, schutzloses Wesen, was durch die Lebensstürme nicht mehr oder kaum leben kann? Zuversicht, genau das brauchen wir alle jeden Tag immer wieder neu. Aber nicht, um sie einzuschließen, sondern weiterzugeben. Ich frage euch, wer ist dein gestrandeter Seestern, dem du in der kommenden Woche begegnen wirst, um ihm Zuversicht zu schenken? Gott spricht, siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Amen. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Herr, wir können so schlecht für den ersten Punkt danken, weil wir ihn als Last empfinden, als Bedrohung, obwohl wir ihn uns selber eingebrockt haben. Aber der zweite Punkt ist da. Der zweite Punkt ist da, wo du einen Doppelpunkt machst, wo es weitergeht, wo du uns nicht im Stich lässt, wo wir weiter mit dir leben können, wo du uns Leben schenkst. Herr, dafür danken wir dir. Seid getrost und hoch erfreut. Jesus trägt euch seine Glieder. Gebt nicht statt der Traurigkeit. Sterbt ihr, Christus ruft euch wieder. Wenn die letzte Posaune erklingt, die auch durch die Gräber dringt. Herr, danke für diese Zuversicht mitten im Leben. Amen. Zuversicht schlägt sich auch im Segen nieder, den wir jetzt mit nach Hause nehmen dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Eine gute Woche und achten Sie auf die Seesterne.